Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Isaac Newton, Pionier der Physik, von Berit Hempel. Hey, Kleiner, gib uns noch mehr Brot. Aber zackig. Kommt gleich. Das Trinity College in Cambridge, England 1661. Hey, Newton. Wer hier studiert, hat reiche Eltern. Bring diesen Brief zum Professor. Aber gerne doch. Oder hat, wie der 19-jährige Isaac Newton, eines der begehrten Stipendien bekommen. Dafür muss er aber als Diener für die anderen Studenten arbeiten. Hier, meine Schuhe. Bring sie richtig schön zum Glänzen. Aber gerne doch. Zu essen bekommt er das, was die Reicheren übrig lassen. Das Brot mag ich nicht mehr. Ist für dich. Danke. Und wenn seine Mitstudenten fertig gegessen haben, muss er sich dann auch um ihre anderen anfallenden Reste kümmern. Newton, leere meinen Nachttopf. Aber gerne. Was seine Kommilitonen zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, dieser unscheinbare und fleißige Junge wird einmal einer der herausragendsten Wissenschaftler der Welt werden und als großes Genie in die Geschichtsbücher eingehen. Dieser junge Mann wird den Menschen erklären, welche Kräfte die Welt und das Universum zusammenhalten. Er wird neue Erkenntnisse in der Physik und die Grundlage für eine völlig neue Mathematik liefern. Und noch mehr, seine Erkenntnisse sind bis heute gültig. Wie entstehen Ebbe und Flut? Wie kommen die Farben des Regenbogens zustande? Wie kann ich in den Weltraum Farben schauen? Des Regenbogens zustande? Wie fliegt eigentlich eine Rakete? Wie bewegen sich Astronauten? Gibt es Schwerkraft auf dem Mond? Wie bewegen sich Astronauten im All? Wir schreiben das Jahr 1642. Es ist das Todesjahr des großen Galileo Galilei, dem Universalgelehrten, der das Weltbild ins Wanken brachte, als er erklärte, dass nicht die Erde das Zentrum des Universums ist, sondern dass sich die Erde um die Sonne dreht. Gleichzeitig ist es das Jahr, in dem ein zweiter großer Entdecker geboren wird. In einem Kämmerchen im Obergeschoss eines bescheidenen Herrenhauses im englischen Ort Woolsthorpe. Willkommen auf Erden, kleiner Isaac Newton. Es ist der 25. Dezember, also Weihnachten. Zumindest in England. In Deutschland haben die Menschen zu dem Zeitpunkt bereits Silvester gefeiert. Dort ist schon der 4. Januar. Auf dem europäischen Kontinent gilt, anders als im damaligen England, der gregorianische Kalender, nach dem wir und auch die Briten mittlerweile heute noch die Tage und Monate zählen. Die Engländer leben zur Geburt Newtons noch nach dem julianischen Kalender, den Julius Caesar viele Jahrhunderte zuvor eingeführt hatte. Wegen der zwei unterschiedlichen Kalender gibt es auch zwei unterschiedliche Geburtsdaten von Newton, einmal vor Silvester, einmal danach. Und doch ist es immer derselbe Tag. Verwirrend. Der kleine Säugling Isaac weiß nichts von unterschiedlichen Zeitrechnungen. Und er weiß natürlich auch nicht, dass er einmal zu den großen Denkern seines Landes, sogar der ganzen Welt, gehören wird. Seine Mutter ebenso wenig. Sie beschäftigt die Geburt ihres ersten Kindes und die Trauer um ihren Ehemann. Mein kleiner Junge, mein lieber Isaac, wie schade, dass du deinen Vater nie kennenlernen wirst. Denn Isaac Newtons Vater, der übrigens ebenfalls Isaac hieß, starb kurz vor dessen Geburt. Der Vater war ein wohlhabender Bauer. Wie so viele Menschen zu seiner Zeit konnte er nicht lesen und nicht schreiben. Verträge unterzeichnete er immer mit einem großen X. Isaac Newton Jr. ist noch ein kleines Kind, als seine Mutter ein zweites Mal heiratet. Eine Entscheidung, die für ihn weitreichende Folgen hat, denn er wird von seiner Mutter getrennt. Mein lieber Isaac, ich heirate den Pfarrer Barnabas Smith und ich ziehe zu ihm. Du allerdings kannst nicht mit. Du bleibst hier bei deiner Großmutter, so ist es am besten. Das Beste? Nicht für Newton. Ich komme mir vor wie ein Waisenkind. Der Vater gestorben, die Mutter weit weg. Schön ist das nicht und ich vermisse beide sehr. Aber allein ist Isaac trotzdem nicht. Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen sind immer um ihn herum, mehr als ihm lieb ist. Isaac, komm, lass uns zusammen spielen. Nö, mag nicht. Isaac, kannst du mir helfen? Ach, Großmutter, muss das jetzt wirklich sein? Isaac, mein Schatz, leist uns doch Gesellschaft. Kann man hier nicht einfach mal seine Ruhe haben? Der kleine Isaac ist ein Einzelgänger. Im Gegensatz zu seinem Vater lernt er bereits zu Hause, aber auch später in der Dorfschule, lesen, schreiben und rechnen. 3 + 3 = 6, + 3 = 9, + 3 = 12. Sehr gut, Isaac. So, und jetzt, Kinder, kurze Pause. Geht raus auf den Hof an die frische Luft. Ja, Herr Lehrer. 12 + 3 = 15. Isaac, kannst du auch mit rausspielen? Nö, hab keine Lust. 15 + 3 = 18. Isaac ist gerne für sich, streift über die Felder, durch die Obstgärten und verfolgt dabei fasziniert den Lauf der Sonne. Schatten sind nie gleich, sie wandern. Er beobachtet ganz genau, wie die Schatten sich verändern, wie sie erst kürzer und dann wieder länger werden, je nach Stand der Sonne. Und diese Schatten verraten ihm dann die Uhrzeit. Isaac, was machst du da mit den ganzen Holzstückchen? Na, ich steck sie in den Boden und baue mir eine Sonnenuhr. Schau nur, morgens und abends sind die Schatten länger. Am Mittag sind sie am kürzesten. An ihrer Länge und daran, in welche Richtung sie fallen, kann ich erkennen, wie spät es ist. Oh, wunderbar. Die ist ja besser als die große Kirchturmuhr. Armbanduhren gibt es noch nicht. Einige Kirchtürme besitzen zwar bereits mechanische Uhren, die von weit her zu sehen sind. Doch die meisten Menschen lesen die Zeit an Sonnenuhren ab, die damals nichts Ungewöhnliches sind. Wer in Woolsthorpe wissen will, wie spät es ist, muss nur auf die Sonnenuhren schauen, die Isaac überall in die Steine ritzt oder auf den Boden kritzelt. Oder Isaac fragen. Isaac, wie spät ist es? Jetzt ist es 11:45. Doch bei den Sonnenuhren gibt es ein Problem. Denn wie der Name schon sagt, Sonnenuhren. Isaac, was sagt die Uhr? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Das Ganze funktioniert nur bei schönem Wetter, nur wenn die Sonne scheint, nicht bei Regen. Isaac baut aber nicht nur Sonnenuhren. Sein Onkel William ist Pfarrer und besitzt viele Bücher, in denen der Junge in seiner Freizeit gerne schmökert. Guten Tag, Onkel William. Guten Tag. Darf ich heute wieder deine Bücher anschauen? Natürlich, mein Junge. Lies so viel es dir Spaß macht. Isaac ist sehr wissbegierig. Nach einiger Zeit reicht die Dorfschule nicht mehr aus, um seinen Wissensdurst zu stillen. Isaac wechselt auf eine weiterführende Schule im nächstgelegenen Ort Grantham. Eine gemütliche kleine Marktstadt mit einer Kirche, 2 Mühlen, 2 Gasthöfen und einer Apotheke. Ist aber fast 13 Kilometer von zu Hause entfernt. Diese Strecke kann ich doch nicht jeden Tag zu Fuß gehen. Nein, Isaac, aber du kannst bei dem Apotheker wohnen. Mr. Clark hat eine kleine Kammer unter seinem Dach frei. Außerdem wohnt seine Stieftochter auch bei ihm. Sie dürfte in deinem Alter sein. Und sie ist sehr hübsch. Also zieht der junge Isaac nach Grantham in das Zimmer über der Apotheke. Da ist mir aber manchmal ganz schön langweilig. Dann ritze ich meinen Namen in die Dachbalken oder zeichne mit Kohlestiften auf die Wände. Vögel, Säugetiere, Männchen und Schiffe. Am wohlsten fühlt er sich hinter dem Verkaufsraum der Apotheke, in dem kleinen Labor, wo William Clark seine Tinkturen und Medizinen mischt. Gleich fertig. Dann können Sie sie noch vor dem Nachmittagstee. Das sieht spannend aus, was hier wohl so zusammengebraut wird. Zwischen verschiedenfarbigen Glasflaschen mit dunklen Flüssigkeiten, zwischen geheimnisvollen Chemikalien und stark duftenden Kräutern. Weniger wohl fühlt er sich in der Schule. Ich sitze mit fast 80 anderen Jungen in einem Klassenraum. Unser Lehrer heißt Mr. Stokes. Er unterrichtet uns in Latein und Theologie und lässt uns Formen und Flächen messen. Aber ich muss ganz hinten sitzen, in der letzten Reihe, bei den schlechten Schülern. Isaac ist einsam. Er prügelt sich mit anderen Jungen, holt sich manches Mal eine blutige Nase. Wenn er ganz traurig ist, nutzt er sein Lateinheft als Tagebuch und schreibt: Ich muss immerzu weinen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ganz oben im Haus, ganz unten in der Hölle. Was soll er einmal werden? Keine schöne Zeit für ihn, Isaac Newton. Und das, obwohl er doch hier eine gute Freundin gefunden hat. Anne, die Stieftochter des Apothekers. Für ihre Puppenstube schnitzt er winzige Möbel. Hier, für dich. Danke, Isaac. Den kleinen Tisch kann ich gut gebrauchen. Und bastelt ihr eine kleine Windmühle. Oh, Isaac, die ist aber schön. Isaac hat viele Ideen und manchmal auch Lust, seine Mitmenschen zu erschrecken. Aus Papier bastelt er kleine, faltbare Laternen, die er fliegen lassen kann. Nachts, wenn es dunkel ist und kein Mond scheint, dann lässt er sie in die Lüfte steigen. Ah, hier kommt ein Hundefeuer! Wow! Fliegende Laternen. So etwas haben die Bewohner von Grantham noch nie gesehen. Papier ist teuer zu der Zeit. Trotzdem bastelt Isaac weiterhin fliegende Papierlaternen und legt sich ein wertvolles kleines Notizheft zu. Isaacus Newton, hunc librum posset, schreibt er auf Latein hinein. Dieses Buch gehört Isaac Newton. In seiner Kammer unter dem Dach des Apothekers beschreibt er die Seiten penibel und mit winzig kleinen Buchstaben. Das Besondere dabei, er fängt nicht vorne an, sondern beschreibt das Heft von beiden Seiten, also von vorne und von hinten. So arbeitet er sich bis zur Heftmitte vor. Isaac, was schreibst du da eigentlich immer die ganze Zeit? Och, viel. Zum Beispiel Anleitungen zum Zeichnen. Lass das Ding, das du zeichnen möchtest, vor dir stehen, sodass das Licht voll darauf fallen kann. Oder Rezepte für Farben. Schau mal, mehr Farbe. Nimm Ligusterbeeren, wenn die Sonne ins Sternbild der Waage trifft, etwa um den 13. September. Trockne sie in der Sonne, dann zerstampfe sie und weiche sie ein. Wusstest du das? Nein, woher denn? Aber es klingt alles sehr spannend. Und was hast du hier aufgeschrieben? Das sind Farbrezepte für kahle Bilder. Farben für Leichname. Aber auch Dinge, die den Augen schaden. Knoblauch, Zwiebeln und Lauch. Staub, Feuer. Vieles, wovon man weinen muss. Zwiebeln? Ja, das kenne ich. Auf 42 Notizbuchseiten ordnet er schließlich 2400 Hauptwörter nach Sachgebieten. Künste, Astrologie, Astronomie, Krankheiten. Dabei interessiert er sich aber nicht nur für die Theorie, sondern auch für die Praxis. Mr. Clark, darf ich nach hinten gehen und ein wenig rumprobieren? Natürlich, mein Junge. Aber pass bloß auf, das ist nicht ganz so ungefährlich. In dem geheimnisvollen Raum hinter der Apotheke von William Clark experimentiert Isaac mit unterschiedlichen Materialien. Kocht sie, mischt sie, dreht Chemikalien zu kleinen Kügelchen und lässt sie in der Sonne trocknen. Isaac ist voll und ganz in seinem Element. Na, was das wohl gibt? In der Schule läuft es besser. Er rückt langsam auf von den schlechtesten Schülern auf der letzten Bank ganz hinten nach vorne zu den guten Schülern in der ersten Reihe. Manchmal ist ihm aber auch sehr langweilig. Oh. Und wie viele andere Jungs ritzt er seinen Namen in die Fensterbank des Klassenraumes. E. Newton. Noch heute. Mehr als 350 Jahre später kann man Newtons Namen und die Namen seiner damaligen Mitschüler in der alten Schule von Grantham lesen. Im Herbst 1659 ist Newtons Schulzeit zu Ende. Denn in der Zwischenzeit ist sein Stiefvater gestorben und die Mutter lebt wieder in ihrem Heimatort Woolsthorpe mit zwei Töchtern und einem weiteren Sohn. Die Mutter beschließt, dass ihr ältester, inzwischen 14-jähriger Sohn auch wieder in Woolsthorpe wohnen soll. Lieber Isaac, komm nach Hause zurück. Lerne wie ein richtiger Bauer zu leben und zu arbeiten, damit du später den Hof übernehmen kannst. Ich, Bauer, Ich weiß zwar noch nicht, was ich später werden will, aber Bauer ganz bestimmt nicht. Doch Isaac gehorcht seiner Mutter und kehrt nach Hause zurück. Auf Wiedersehen, Mr. Clark. Mach es gut, mein Junge. Wiedersehen, Anne. Auf bald, Isaac. Isaac macht sich auf den Weg. Doch was dann in Woolsthorpe folgt, hat mit bäuerlichem Leben und Arbeiten wenig zu tun. Isaac, deine Schafe fressen gerade meine Gerste. Und mein Hafer auch. Jetzt pass doch mal auf deine Viecher auf. Isaac, deine Tiere laufen schon wieder frei herum. Jetzt reparier doch endlich mal deinen Zaun. Mein Sohn, pflüg doch wenigstens mal die Felder. Anstatt seinen Pflichten als Bauer nachzukommen, sich um Hof und Vieh zu kümmern, sammelt Isaac lieber Kräuter, schmökert auf der Blumenwiese in einem Buch oder baut Wasserräder. Isaac, jetzt lass doch mal diese Wasserspielereien. Kümmere dich um den Hof. Mutter, was interessieren mich Schafe und Schweine, Gerste und Weizen? Gar nicht. Viel lieber will ich dem Wasser dabei zuschauen, wie es im Bach um die Steine fließt und wie Wellen und kleine Strudel dabei entstehen. So kann es nicht weitergehen. Das erkennen auch die Menschen um ihn herum. Isaacs Onkel, der Pfarrer mit den vielen Büchern und sein Lehrer Stokes aus Grantham schreiten ein. Isaac, Bauer ist nichts für dich. Du gehst besser auf die Universität und studierst. Cambridge zum Beispiel, da war ich auch. Die beiden Männer besprechen sich mit der Mutter und überzeugen sie. Ein guter Bauer wird Isaac nie. Ja, seine Möglichkeiten liegen woanders. In der Wissenschaft. Das sehe ich auch so. Na gut, ich sehe es ein. Mit Viehzucht und Ackerbau kann Isaac nicht viel anfangen. Soll er etwas anderes machen, was ihm mehr liegt? Soll er studieren? Juhu! Ich darf nach Cambridge! Cambridge, das ist eine der angesehensten Universitäten in England. 3 Tage und 3 Nächte ist Isaac unterwegs, bis er in der kleinen mittelalterlichen Stadt ankommt. Eine Stadt mit einer großen Kirche, die King's College Chapel und einem Fluss Cam, der gemächlich an ihr vorbeifließt. Hier in Cambridge macht Isaac Newton seine ersten Schritte in Richtung weltberühmter Wissenschaftler. Also ich weiß nicht, ob ich mich so einfach mit Newton angefreundet hätte. Glaubt Jürgen Renn. Er ist geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Ein Institut, das versucht zu verstehen, wie große Entdeckungen zustande gekommen sind, wie Menschen gelernt haben, Natur zu verstehen, wie sich das Verständnis im Laufe der Zeit gewandelt hat. Was mich an ihm fasziniert, ist, dass er so ganz anders ist, als man sich einen Wissenschaftler vorstellt. Der hat sich mit so merkwürdigen Dingen beschäftigt, war wohl auch in seiner Persönlichkeit etwas kauzig. Dass man sich einfach nur wundert. Jürgen Renn war selbst auch schon in Cambridge. Er kennt die Atmosphäre dort. Sie erinnert ihn etwas an Hogwarts bei Harry Potter. Seit Jahrhunderten kommen wissbegierige Menschen zwischen den dicken Mauern der Universität zusammen, um zu forschen. Angetrieben von der Vorstellung, dass wir noch längst nicht alles über die Erde und das Universum wissen. Meistens glaubt man, dass man die Welt schon kennt. Ich glaube, auch als Kind glaubt man, dass man schon eigentlich mehr oder weniger weiß, wie die Dinge laufen. Nur entdeckt man dann im Laufe der Zeit, dass sie etwas anders laufen, als man sich das so vorgestellt hat. Auch in der Zeit Newtons war man an den Universitäten sicherlich überzeugt, dass man die Welt im Großen und Ganzen versteht und kennt. Und heute gilt das wieder. Zunächst mal hat man das Gefühl, die Wissenschaft erklärt alles, aber dann entstehen doch immer wieder neue Dinge, an die man vorher nicht gedacht hat. Und deswegen, glaube ich, fängt jede Zeit von Neuem an. Und es gibt, ich finde, heute genauso viele Chancen, völlig unbekanntes Terrain zu entdecken, wie es das zu Newtons Zeiten gegeben hat. Zu Zeiten Newtons gibt es 3 Arten von Studenten in Cambridge. Erstens, die Adeligen, die in der Nähe der Dozenten und Professoren sitzen dürfen, elegante Talare tragen, lange Gewänder mit weiten Ärmeln und die ihren Abschluss ohne große Prüfungen bekommen. Zweitens, die Studenten, die für Unterkunft und Verpflegung bezahlen und zum Priester ausgebildet werden. Und zu guter Letzt die Stipendiaten. Die müssen für die anderen Studenten arbeiten, deren Schuhe putzen, sie bei Tisch bedienen und bekommen das zu essen, was die Reicheren übrig lassen. Isaac Newton gehört zu den Stipendiaten. Hey, Kleiner, bring uns noch mehr Brot. Aber zackig. Kommt gleich. Hey, Newton, bring diesen Brief zum Professor. Aber gerne doch. Hier, meine Schuhe. Bring sie richtig schön zum Glänzen. Aber gerne doch. Newton, das Brot mag ich nicht mehr. Ist für dich. Danke. Newton, leere meinen Nachttopf. Aber gerne. Newton hat wenig Geld, aber es reicht, um sich das Notwendigste zu kaufen. Ein Nachttopf, viele Kerzen für viele lange Nächte, ausreichend Tinte, ein Notizbuch aus Leder und ein Schloss, um alle meine Sachen in meinem Schreibpult einzuschließen. Newton schreibt immer noch gerne und viel. Er verwendet auch eine Geheimschrift dabei. Das hilft ihm über manche Langeweile hinweg. Denn der Lehrplan von Cambridge ist etwas eintönig. Seit Generationen hat er sich nicht geändert. Studenten lernen Rhetorik, Latein und arbeiten mit den Schriften von Aristoteles, dem griechischen Naturforscher und Philosophen, der schon seit fast 2000 Jahren tot ist. Newton aber interessiert sich auch für neue Lehren, für die Ideen des Philosophen René Descartes zum Beispiel. Der behauptete doch tatsächlich, das Universum sei vollständig mit unsichtbarer Materie gefüllt. Die lässt Wirbel entstehen, die Planeten und Sterne bewegen. Völlig unvorstellbar für die meisten Menschen. Nicht für Newton. Der ist neugierig, was die neuen Ideen seiner Zeit anbelangt. Viele dieser Ideen klingen am Anfang abenteuerlich und unvorstellbar und man kann sie manchmal nicht sofort verstehen. Aber gerade weil sie neu sind und die ausgetretenen Pfade des Denkens verlassen, entsteht Neues. Und genau das fasziniert Newton und treibt ihn an. Er liest Bücher über den italienischen Astronomen Galileo Galilei, der erst wenige Jahrzehnte zuvor die Schwerkraft untersucht hat. Die Kraft, die dafür sorgt, dass Dinge auf den Boden fallen. Galilei hat außerdem bewiesen, dass sich die Erde tatsächlich um die Sonne dreht. So wie es Nikolaus Kopernikus zuvor behauptet hatte. Newton liest und liest. Das lebhafte Studentenleben mit Kneipenbesuchen und Feiern interessiert ihn nicht. Er hat andere Vorlieben. Hey, Newton, wir wollen etwas trinken gehen. Kommst du mit? Komm, lass ihn. Der hat sowieso keine Lust. Stimmt. Geht ohne mich. Ich schaue mir lieber den Kometen an, von dem es immer heißt, er würde Unheil bringen. Nacht für Nacht beobachtet Newton den Kometen mit seinem hellen Schweif und verfolgt dessen Flugbahn. Newton bleibt so lange auf, bis die Sterne in der Morgendämmerung kurz vor Sonnenaufgang verschwinden. Erst dann legt er sich ins Bett, schläft kurz, um tagsüber zu studieren. Trotz seiner kurzen Nächte schafft er sein Studium und beendet es 1665 mit durchschnittlichem Ergebnis. Die Welt scheint in Ordnung. Doch dann tritt ein großes Unglück ein. Die Pest bricht im Süden Englands aus. Innerhalb von kurzer Zeit stecken sich die Menschen mit den Yersinia pestis Bakterien an, die durch Rattenflöhe übertragen werden. 100.000 Menschen sterben qualvoll. Die meisten von ihnen in London. Denn die Pest wütet vor allem dort, wo viele Menschen zusammenleben und wo es dreckig ist. Wie in Cambridge. Es gibt keine Abwasserkanäle und keine Sanitäranlagen. Der Dreck liegt einfach auf den Straßen. Unzählige Ratten genießen den Schmutz und lassen es sich zwischen Abfall und Fäkalien gut gehen. Die Universität schließt. Und allen, die bisher von der Pest verschont geblieben sind, rät der Dekan: Verlasst alle die Universität. Bringt euch in Sicherheit. Gott sei mit euch. Studenten, Professoren und Angestellte fliehen auf das dünn besiedelte Land mit seiner frischen Luft. Isaac Newton sucht Zuflucht in seinem Geburtsort Woolsthorpe. Dann richte ich mir halt hier ein Studierzimmer ein. Ich baue mir ein Regal für meine Bücher, nehme mein Heft, schreibe und denke nach. Das kann ich auch hier. Newton rechnet wie besessen stellt neuartige Fragen, probiert eine Formel nach der anderen aus. Ihn beschäftigt zum Beispiel die unvorstellbare Menge, die kleiner ist als jede andere Größe und doch nicht gleich Null ist. Und in den folgenden 2 Jahren forscht er. Er stellt neue Berechnungen an, sucht neue Wege, um die Welt zu erklären. Hier schafft er die Grundlage für seine neue Rechenmethode, die Infinitesimalrechnung, die später als Differential- und Integralrechnung bekannt wird. Für diesen komplizierten Namen und seine Formel findet Professor Dr. Jürgen Renn ein ganz praktisches Beispiel aus der Gegenwart. Wenn man beim Auto auf seinen Tacho schaut, dann fährt man 80 Stundenkilometer, aber das ändert sich dann, man muss mal abbremsen, wenn eine Baustelle kommt und am Ende möchte man wissen, wie viel Weg man in welcher Zeit zurückgelegt hat. Und das ist so ein Feld, wo wir die Infinitesimalrechnung anwenden. Und die hat Newton als einer der Ersten erfunden. Als einer der Ersten, aber nicht als Einziger. Gottfried Wilhelm Leibniz lebt in Deutschland und stellt sich zur selben Zeit dieselben Fragen wie Newton. Leibniz ist Newtons großer Konkurrent auf vielen Bereichen gewesen, aber insbesondere im Bereich der Erfindung der Infinitesimalrechnung. Newton hat es sehr früh angefangen und hat seine Version entwickelt, hat die aber sehr, sehr spät erst veröffentlicht. Und Leibniz hat offenbar unabhängig von Newton eine anders formulierte Methode entwickelt, hat sie aber auf jeden Fall früher veröffentlicht. Und Newton hat sich fürchterlich darüber geärgert und es gab dann einen hässlichen Streit. Hässlich, persönlich hässlich, aber auch bedauernswert, weil das, was die beiden gemacht haben, hat sich eigentlich in der Sache wunderbar ergänzt. In Woolthorpe weiß Newton noch nichts von seinem Widersacher und dem Streit, den er mit ihm ausfechten wird. Newton nutzt seine Zeit auf dem Land zum Nachdenken. Eines Tages streift er seine Jacke über, zieht seine Schuhe an und verlässt das Haus. Er streift zwischen den Obstbäumen hindurch, setzt sich auf eine Bank, schaut und denkt so vor sich hin. Da passiert etwas, was täglich im Herbst passiert. Ein Apfel fällt von einem Baum. Für alle anderen Menschen überhaupt nichts Außergewöhnliches. Für Isaac Newton jedoch schon. Verdutzt stellt er fest: Der Apfel fällt direkt nach unten. Warum nicht nach oben oder zur Seite? Der Apfel wird auch nicht nach außen geschleudert wie ein Stein, den man an einer Schnur festbindet und herumwirbelt. Und noch weiter gedacht: Gibt es diese Kraft, die den Stein zum Mittelpunkt der Erde zieht, auch außerhalb unseres Planeten? Ist es dieselbe Kraft, die den Apfel, einen Stein, aber auch den Mond in ihren Bahnen hält? Fragen über Fragen, weil ein Apfel vom Baum gefallen ist. Ob diese Geschichte mit dem Apfel tatsächlich so passiert ist, weiß niemand ganz genau. Oft hört man auch, der Apfel sei ihm auf den Kopf gefallen. Allerdings hat Newton nichts über das Erlebnis in seinen Tagebüchern notiert. Dafür aber seine Gedanken über den Mond. Ich begann über die Schwere nachzudenken, die sich zum Einflussgebiet des Mondes ausdehnte. Und ich errechnete die Kraft, die nötig ist, um den Mond in seiner Bahn zu halten, mit Hilfe der Schwere auf der Erdoberfläche. Und fand, dass sie sich recht nahe kommen. All das geschah in den beiden Jahren der Pest, 1665 bis 1666. Denn damals war ich in dem für Erfindungen fruchtbarsten Alter und befasste mich mit Mathematik und Philosophie mehr als zu irgendeiner Zeit seither. All diese Gedanken behält Newton, der eher ein verschlossener Mensch ist, erst einmal für sich. Denkt viel nach, betrachtet auf diese Weise die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln, gerade so, als würde er mal auf dem Kopf stehen, mal von der Seite auf die Welt schauen oder von ganz oben. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. Isaac Newton ist das, was man heute ein Universalgenie nennt. Er will die ganze Welt verstehen, nicht nur einen bestimmten Teil von ihr. Am Ende seines Lebens wird kaum ein Themengebiet übrig bleiben, mit dem Newton sich nicht beschäftigt hat. Also er war ebenso wie, sagen wir, seine großen Vorgänger, wie etwa ein Descartes, René Descartes in Frankreich oder ein Galileo Galilei in Italien, an den ganz großen Zusammenhängen interessiert. Und vielleicht noch über diese daraus war er so an den Geheimnissen der Welt interessiert und hat deswegen auch so Themen wie dem Stein der Weisen oder der Geschichte der Menschheit und der wahren Bedeutung der Bibel nachgehangen. Also er hatte einen Blick für das Große, das Weite, das Tiefe, die Zusammenhänge, und die waren keineswegs auf das wissenschaftliche Wissen beschränkt. Und wenn es dabei geheimnisvoll zuging und man geheimnisvoll irgendwelche Experimente machen konnte, dann hat ihn das wohl noch mehr fasziniert. Das war so sein ganz besonderer Blick auf die Dinge. Also schon ein bisschen schrullig. Schrullig und schlau. Newton will zum Beispiel verstehen, was Licht ist. Wird Licht etwa durch Druck ausgelöst? Denn wenn ich hinten auf meinen Augapfel drücke, sehe ich mehrere weiße, dunkle und bunte Kreise. Sobald der Druck nachlässt, verschwinden die Kreise. Ist das Licht? Dabei macht der schlaue junge Mann manchmal Experimente, die so gar nicht schlau erscheinen und ihm selber schaden. Er guckt zum Beispiel viel zu lange über einen Spiegel in die Sonne. Wie hell die Sonne ist. Wenn ich jetzt eine helle Katze anschaue, dann ist sie auf einmal rot oder dunkelblau. Woher kommt das? Nach so einem Experiment muss er 4 Tage lang warten, bis er wieder seine volle Sehkraft hat. Noch Monate später hat er Probleme mit seinen Augen. Aber die Frage nach der Farbe und dem Licht bleibt. Welche Farbe hat das Licht? Newton denkt sich ein Experiment aus. Auf dem Jahrmarkt kauft er sich ein Prisma, ein keilförmiges Objekt aus Glas mit 3 Kanten, das eine ähnliche Form wie eine Pyramide hat. An einem sonnigen Tag in Woolsthorpe geht er damit in sein Zimmer. Nun schließe ich alle Fensterläden, damit es ganz finster ist. Gut so. Und jetzt bohre ich in einen Fensterladen ein kleines Loch, durch das das Licht in einem kleinen Strahl ins Zimmer fällt. Auch gut so. Und jetzt halte ich das Prisma in diesen Lichtstrahl. Der helle, klare Lichtstrahl fällt auf die eine Seite des Prismas, geht durch den Glaskeil hindurch und tritt auf der anderen Seite wieder heraus. Am Ende trifft er auf die gegenüberliegende Wand. Wie ein Strahl, quer durch das dunkle Zimmer. Und hier auf der Wand ist das Licht nicht mehr weiß, sondern aufgefächert. In Rot, Gelb, Grün, Blau. Wie bei einem Regenbogen. Weißes Licht besteht also aus einer Mischung von verschiedenen Farben. Alle Farben zusammen nennt Newton Spektrum. Die einzelnen Farben nennt er Spektralfarben. Newton experimentiert weiter. Da muss doch noch mehr gehen. Hinter das erste Prisma setzt er ein zweites. Und das Licht, das sich in verschiedene Farben aufgefächert hat, setzt sich jetzt wieder zu einem weißen Lichtbündel zusammen. Von verschiedenen Farben wieder zurück zum Weiß. Aber je nachdem, wie ich das Prisma drehe, kann auch eine einzige Spektralfarbe entstehen. Rot zum Beispiel. Oder grün. Genau wie bei einem Regenbogen. Und Newton stellt eine weitere Theorie auf. Weißes Licht besteht also aus mehreren Teilchen. Diese Teilchen nenne ich Korpuskel. Zunächst erzählt Newton erstaunlicherweise keiner Menschenseele etwas über seine Experimente. Er behält all seine Entdeckungen für sich. Nachdem Newton einige Zeit in Woolsthorpe verbracht und glücklich überlebt hat, erreicht ihn eine Nachricht. Große Feuersbrunst wütet 4 Tage in London. Weite Teile der Stadt zerstört. 13.000 Häuser und 80 Kirchen verbrannt. Bäcker ließ vermutlich Ofen unbeaufsichtigt. Das Schlechte daran, die meisten Häuser in London sind zu der Zeit mit Holzfachwerk gebaut. Selbst die Wasserrohrleitungen sind aus Holz und das Feuer konnte sich schnell ausbreiten. Viele Menschen in der großen Stadt werden obdachlos, einige sterben. Das Gute? Der große Brand in London hat die meisten Ratten und ihre Flöhe umgebracht. Pestüberträger beim großen Brand in London vernichtet. Die Seuche ist endlich eingedämmt. Das bedeutet, dass auch bald die Universität in Cambridge wieder ihren Betrieb aufnehmen kann. Ich freue mich, alle so zahlreich und gesund wiederzusehen. und erkläre hiermit das Trinity College für wiedereröffnet. Ja! Und Newton zieht zusammen mit anderen Wissenschaftlern wieder in die Universitätsstadt. Der wissenschaftliche Alltag hat ihn wieder. Das Leben eines Wissenschaftlers von damals lässt sich mit dem heutigen Leben allerdings nicht vergleichen, wo es einzelne Spezialgebiete gibt, in denen geforscht wird. Die Wissenschaft als Beruf, die gab es im strengen Sinne eigentlich noch nicht oder war vielleicht gerade im Entstehen. Damals, und das gilt auch für Newton, waren Wissenschaftler Universalgelehrte, die sich immer mit allem Möglichen beschäftigt hatten. Typischerweise spielte die Philosophie eine Rolle, eben oft auch die Theologie, die Physik, die Chemie, die Biologie und so weiter. Das gab es in dem Sinne noch nicht. Deswegen waren die Wissenschaftler in ihren Fragestellungen auch nicht so eingeschränkt, wie das heute ist. Da war der Newton ein gutes Beispiel dafür, aber er war alles andere als eine Ausnahme. Das galt für viele Wissenschaftler dieser Zeit. Newton ist damals also keine Ausnahme darin, dass er in verschiedenen Disziplinen forscht. Aber er ist in der Lage, daraus neue Erkenntnisse zu ziehen. Und das macht ihn zur Ausnahme. Zum genialen Wissenschaftler, der die Welt verändert. Newton geht weiter als manch anderer Wissenschaftler. Er stellt auch Fragen zur Interpretation der Bibel. Und er beschafft sich alte Bücher über Alchemie. Eine Wissenschaft, die Metalle in Gold verwandeln will. Ich benötige weitere Vergrößerungsgläser. Außerdem einen Schmelzofen und chemische Substanzen wie Essig, Weinsteinsalz und Bleiweiß. Damit führt er verschiedene Experimente durch, die er allerdings auch wieder geheim hält. Ganz nebenbei macht er noch Karriere. Arbeitet er zunächst noch als Gelehrter an der Universität, wird er 1669 sogar mit nur 27 Jahren Professor. Sein eigener Lehrer und Vorgänger an der Universität, Isaac Barrow, erkennt Newtons Klugheit und empfiehlt ihn für den Posten. Mensch, Professor, ein unkündbarer, sicherer Posten. Und das ohne die Priesterweihe zu empfangen, wie die Kollegen üblicherweise. Nein, keine Priesterweihe für Newton, denn zur Religion hat der Wissenschaftler seine ganz eigene, persönliche Einstellung. Aber als Professor, da kommen Sie nicht drum herum. Müssen Sie, Mr. Newton, einmal die Woche eine Vorlesung über Mathematik halten und die Vorlesungsmanuskripte in der Universitätsbibliothek hinterlegen. Mathematik ist wichtig geworden im alltäglichen Leben. Nützlich für Seefahrer, die ihre Routen planen und für Architekten, die ihre Gebäude berechnen. Im scharlachroten Professorengewand steht Newton im Hörsaal, möchte über Zahlen sprechen, über Kurven. Werte Studenten, das Thema der heutigen Vorlesung ist... Hallo? Doch kaum jemand ist da. Hallo? Die Bänke sind nur spärlich besetzt. Hallo? Denn Newtons Vorlesungen sind nicht sonderlich beliebt, auch wenn er über Licht und Farbe spricht, was er am liebsten macht. Kein Zuhörer da. Werte Studenten, wo sind Sie denn? Na, dann kann ich auch in meiner Kammer forschen. Soll mir auch recht sein. Nachts holt er ein Teleskop hervor und blickt in den Himmel. Oder tagsüber in die Landschaft. Doch er ärgert sich dabei. Wenn ich durch das Teleskop schaue, dann stimmt nichts. Die Umrisse sind verfälscht, die Farben stimmen nicht. Überall tauchen bunte Ringe auf. Diese gläserne Linse verfälscht die Farbe. Das muss doch besser gehen. Newton schleift das Glas, poliert die Linsen des Teleskops. Es wird nicht besser. Schließlich schmilzt er eine Zinn-Kupfer-Legierung in seinem Schmelzofen. Einen Moment, Mietzi. Ich lass dich gleich raus. Gießt sie über eine flache Oberfläche und reibt und reibt. Ja, ich lass dich wieder rein, Mietzi. Sofort. Und reibt so lange, bis sie ganz glatt ist. Und spiegelt. Ein flacher Spiegel. Statt der Linse, die Licht bricht, baue ich in mein Teleskop einen Spiegel ein, der das Licht reflektiert und so nicht verfälscht. Gut, nicht, Mietzi? Das Spiegelteleskop ist geboren. Noch heute werden nach diesem Prinzip große Teleskope gebaut. Zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop, das uns eindrucksvolle Bilder aus dem All liefert. Bereits vor Newton hat es Spiegelteleskope gegeben. Er hat diese Technik also nicht selbst erfunden, aber er gilt als der Erste, der die Technik dahinter richtig und vollständig begriffen hat. Newton genießt damit einen bisher nicht dagewesenen Blick in die Sterne, betrachtet den Jupiter mit seinen Monden und die Venus. Nietzsche, was man alles sehen kann. Entgegen seiner sonstigen Heimlichtuerei zeigt Newton schließlich das Teleskop doch noch dem Gelehrten und Mathematiker Isaac Barrow. Newton, das ist fantastisch. Das müssen Sie unbedingt der Royal Society zeigen. Die Royal Society, die königliche Gesellschaft, ist erst wenige Jahre zuvor gegründet worden. Mit dem erklärten Ziel, die Naturwissenschaften zu fördern. Die Mitglieder der Royal Society sind allesamt englische Gentlemen und wollen in ihrem exklusiven Wissenschaftsclub ihre Meinungen austauschen und neue Erkenntnisse verbreiten. Denn sie sind gegen jede Geheimniskrämerei. Und sie wollen eine Wissenschaft, die durch Experimente bewiesen wird und nicht durch Zitate alter verstorbener Autoren. Informationen aus aller Herren Länder trudeln bei der Royal Society ein. Ein Italiener behauptet, die Erde bewegt sich nicht. Ein Engländer berichtet, im Sommer seien die Gezeiten, also Ebbe und Flut, am Morgen meist höher als am Abend. Aus dem Süden Englands wird ein besonders missgebildetes Kalb gemeldet. 1671 stellt Newton sein Teleskop vor. Die Mitglieder sind so beeindruckt, dass sie Newton schnell als Mitglied der Royal Society aufnehmen. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts ist eine Zeit, in der noch vieles in Unordnung ist. Maße und Gewichte sind nicht überall gleich. Für Eigennamen gibt es unterschiedliche Schreibweisen und feste Adressen gibt es auch nicht. Einen Brief an die Royal Society adressiert Newton höchst umständlich. Mr. Henry Oldenburg in seinem Haus, etwa in der Mitte der alten Pall Mall in St. James Fields in Westminster. In diesem Brief beschreibt Newton endlich der Öffentlichkeit seine Experimente mit Licht, mit Prismen und der Erkenntnis über Spektralfarben. Doch er hat einen Widersacher in der königlichen Gesellschaft, den britischen Universalgelehrten Robert Hooke. Der glaubt nämlich, dass Licht aus Wellen besteht und nicht wie Newton, dass ein Lichtstrahl quasi ein Strom von Teilchen ist. Genauer zu bestimmen, was Licht ist und auf welche Weise oder durch welche Wirkungen es in unseren Köpfen die Trugbilder von Farben hervorruft, ist nicht so leicht. Und ich werde Gewissheiten nicht mit Mutmaßungen vermischen. Ein langer Streit ist vorprogrammiert und wird sich zu verschiedenen Themen mit verschiedenen Gelehrten noch über Jahrzehnte hinziehen. Ich habe recht. Nein, ich. Ich habe recht. Ich. Nein. Ich. Er hatte eine Theorie. Die Theorie erwies sich später als falsch und dann erwies sie sich wieder als richtig. Übrigens interessanterweise. Es gab damals auch keinen Grund, das für einen Unsinn zu halten. Im Gegenteil, es gab vieles, was dafür sprach. Und dann hat sich dann die Wellentheorie später durchgesetzt und dann hat man, als man dann neue Arten von Strahlungen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt hat, die Röntgenstrahlen und alle möglichen anderen Strahlen, hat man wieder angefangen zu zweifeln, dass es eine Welle ist. Und dann hat Einstein auch wiederum die damals verrückt erscheinende Hypothese aufgestellt, nein, es gibt doch sowas wie Lichtteilchen. Doch bevor es so weit ist, dass seine Theorie von einem der nächsten Jahrhundertgenies bewiesen wird, forscht Newton weiter, ist unermüdlich darin, die Welt zu entdecken und zu begreifen. Doch wie macht er das? Schaut er vor sich hin? Starrt Löcher in die Luft? Der Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn ahnt, wie. Wenn ich jetzt hier ein weißes Blatt Papier vor mich hinlege und ich soll da was Neues draus machen, dann würde ich auch sagen, da fällt mir erstmal nichts ein. Wenn ich aber jetzt mal anfange, das, was ich schon weiß, zum Beispiel einfach mal aufzuschreiben auf mein Blatt Papier, dann lese ich mir das nochmal durch, dann überlege ich mir das und dann finde ich, dass es unzureichend ist und streiche mal was durch oder schreibe mal was Neues hin. Oder ich überlege mal was, was ich mir bisher noch nie wirklich erklären konnte. Und dann fängt man an, was Neues zu machen. Und ich glaube, das ist das, was die großen Wissenschaftler Newton, aber auch viele andere ausgezeichnet hat, dass sie auch bekannte Dinge manchmal aus einem neuen Blickwinkel betrachten konnten. So, und jetzt ist mein Blatt Papier langsam nicht mehr leer, sondern jetzt stehen schon ein paar Gesetze, ein paar Zahlen, ein paar Beobachtungen. Und dann kommt es vielleicht darauf an, die Verbindungslinien zwischen diesen Dingen zu ziehen. Aber da ist nie ein ganz leeres Blatt. Newton nimmt also Bekanntes und entwickelt es weiter. Mathematik scheint Newton dazu das geeignete Mittel. Die Natur erklärt sich Newton durch Zahlen. Und mit großer Freude und Lust experimentiert er mit ihnen, stellt Berechnungen an. Wenn er seine Ruhe dazu hat und nicht gestört wird. Mizi, komm, ich mach dir die Tür auf und du kannst raus. Wenn seine Katze ihn lässt, na los, dann macht er sich begeistert Notizen. Ich habe eine andere Methode gefunden, von der man bisher noch nichts wusste. Eine zweckmäßige, schnelle und allgemeine Lösung des Problems, eine geometrische Kurve zu zeichnen, die durch alle gegebenen Punkte verläuft. Zwar scheint es auf den ersten Blick schwer durchzuführen, doch die Sache stellt sich als anders heraus. Denn sie gehört zu den schönsten, die zu lösen ich mir wünschen könnte. Doch der Streit mit seinen Kritikern geht unterdessen immer weiter. Böse Briefe werden hin und her geschrieben und auch Newton hält sich mit Kritik an seinen Widersachern nicht zurück. Mr. Hook hält es für seine Aufgabe, mich zu tadeln. Aber er weiß sehr wohl, dass es keinem Menschen zusteht, den Forschungen eines anderen einen Riegel vorzuschieben. Insbesondere dann nicht, wenn er die Grundlagen nicht versteht, von denen er ausgeht. 15 Monate nach seiner Wahl zum Mitglied der Royal Society und etlichen Briefen von verschiedenen Seiten will Isaac Newton schon wieder aus der Gesellschaft austreten. Es ist mir wohl dort keine Unfreundlichkeit widerfahren, aber ich wünschte, ich hätte in einigen anderen Dingen keine Grobheit erlebt. Und daher hoffe ich, werdet ihr es nicht für sonderbar halten, wenn ich, um Vorfälle jener Art in Zukunft zu verhindern, diesen Umgang ablehne, der das, was geschehen ist, verursacht hat. Schließlich bleibt Newton in der Royal Society. Doch er hat eine wichtige Erfahrung gemacht. Er hat erlebt, dass man Anfeindungen ausgesetzt sein kann, wenn man Dinge erkennt, von denen andere Menschen noch nicht einmal eine Ahnung haben. Und das tut Newton immer wieder aufs Neue. Er besitzt die Fähigkeit, die Welt mit anderen Augen zu sehen, zum Beispiel mit Hilfe der Geometrie und der Infinitesimalrechnung, die er neu aufgestellt hat. Aber auch mit seinem speziellen Blick, mit dem er zum Beispiel Studenten und Professoren beim Tennisspiel zuschaut. Newton betrachtet nicht einfach nur die Spieler und den Ball, sondern beobachtet ganz genau den Bogen, den der Ball fliegt, nimmt unsichtbare Luftstrudel wahr und vergleicht sie mit den Wasserstrudeln, die er in seiner Kindheit am Bach gesehen hat. Newton hat großen Erfolg mit seinen Erkenntnissen, doch trotzdem zieht er sich mehr und mehr in seine Kammer im Trinity College in Cambridge zurück. Ja, ich komme schon, mach dir die Tür auf. Auf seine Mitmenschen wirkt er dabei immer wunderlicher. Schaut mal da hinten, Isaac Newton. Erst 30 Jahre alt und schon ganz graue Haare. Lang und ungekämmt. Ganz ausgelatschte Schuhe. Die Strümpfe sind ihm auch schon wieder runtergerutscht. Ja, nur zu den Mahlzeiten verlässt er mal sein Zimmer und kommt in den Speisesaal. Und da sitzt er dann immer alleine. Kein Wunder. Er kritzelt ja auch immer irgendwelche Diagramme auf dem Tisch, in den Kies, in den Boden. Newton hat große Angst vor Krankheiten. Vor der Pest und den Pocken zum Beispiel. Vorsorglich braut er sich sein eigenes Elixier, das ihn schützen soll. Trockener Weißwein mit etwas Terpentin, einem Schuss Rosenwasser und einer Portion Bienenwachs. Das Ganze vermischt mit Olivenöl. Und nun runter damit. Doch ob das wirklich hilft? Manche Menschen vermuten eher, dass Newton sich langsam vergiftet hat durch seinen Umgang mit giftigen Chemikalien. Im Garten baut er sich ein kleines Laboratorium, wo die Schmelzöfen Tag und Nacht brennen. Heißer müssen sie brennen. Noch mehr Feuer, noch mehr Glut. Und hier muss ein extra Kamin hin, damit die gefährlichen Dämpfe besser abziehen können. Okay, jetzt aus dem Labor raus. Ich öffne dir ja schon die Tür. Na, geh schon. Doch mit manchen seiner chemischen Experimente muss Newton vorsichtig sein. Denn die Alchemie gilt als geheimnisumwittert, fast als dunkle Magie, als eine Art Hexerei, in der Forscher Dinge in Gold verwandeln. Newton schreibt heimlich Texte von verschiedenen Alchemisten ab, wenn seine Katze ihn lässt. Und schon wieder rein. Klar, was sonst? Und signiert sie mit einem Pseudonym, das aus den Buchstaben seines Namens besteht. Jehova Sanctus Unus. Er verbrennt Erde, beobachtet, wie Dämpfe aufsteigen, wie sie wieder flüssig werden, wenn sie abkühlen, und schreibt alles in seiner mikroskopisch kleinen Schrift auf, wenn er dazu kommt. Jetzt reicht's, Mizi. Das geht so nicht weiter. Mal überlegen. Ich säge ein Loch in die Tür. Und du kannst raus, wann immer du willst. Gut, oder? Schau, hier kannst du durch. Allerdings, jetzt habe ich ein Loch. Und dadurch zieht die kalte Luft rein. Eine Klappe baue ich da rein. Eine Klappe, die sich durch ein Scharnier hin und her bewegt. Na? Was sagst du? Eine Katzenklappe. Zum Leben eines Universalgelehrten gehört es, sich auch um die kleineren Probleme des Alltags zu kümmern. Ob Isaac Newton allerdings wirklich der Erfinder der Katzenklappe gewesen ist, tja, das weiß wohl nur seine Mizi. Endlich Ruhe. Endlich kann ich ungestört arbeiten. Wenn auch nicht besonders lange. Eines Tages erreicht ihn eine schlimme Nachricht per Brief. Mein Junge, ich bin schwer krank. Newton hat nicht mehr viel Kontakt zu seiner Familie, sieht seine Mutter und seine Halbgeschwister nur sehr selten. So sehr ist er mit seinen Forschungen beschäftigt. Nachdem er diesen Brief gelesen hat, macht er sich auf den Weg, wacht Tage und Nächte an dem Bett der kranken Mutter. Hier, Mutter, trink. Warte, ich stütze dich. Doch alles vergeblich. Die Mutter stirbt. Newton kehrt nach Cambridge zurück, widmet sich wieder seiner Forschung, hält weiter Vorlesungen, die keiner hören will. Hallo? Wer da? Ist allein und meidet den Kontakt zu seinen Kollegen. Nein, danke. Ich komme nicht mit. Zur selben Zeit taucht wieder ein Komet am Nachthimmel auf, der geradewegs auf die Sonne zurast. Der Komet ist riesig, mit einem Schweif breiter als der Mond und so lang wie ein Kirchturm. Da, schaut doch nur, den hellen Schweif. Nach einigen Tagen verschwindet er. Wo ist der hin? Doch einen Monat später taucht wieder ein Komet auf. Jetzt bewegt er sich in einem Bogen von der Sonne weg. Ist das derselbe Komet wie vor einem Monat? Seltsam. Seit heute Morgen ist er wieder verschwunden. Nachts, wenn alle schlafen, tritt Newton hinaus und schaut in den Sternenhimmel. Dabei stellt er fest, dass es sich um einen Kometen handelt, der in Form einer langgestreckten Ellipse, einem abgeflachten Kreis, um die Sonne fliegt, hin und zurück. Doch was bestimmt die Flugbahn des Kometen? Die Bahn des Kometen wird durch die Gravitation bestimmt, durch die Anziehungskraft der Sonne. Alle Himmelskörper, egal ob die Planeten oder die Sonne, beeinflussen sich gegenseitig. Ziehen sich an. Und auch die Dinge auf der Erde. Die Erdanziehungskraft bewirkt, dass ein Apfel, wenn man ihn loslässt, senkrecht nach unten fällt. Ein Schrank drückt auf seine Unterlage, den Boden. Ein Kind, das auf einer Schaukel sitzt, zieht an der Aufhängung seiner Schaukel. Newton formuliert daraus ein mathematisches Gesetz, das universelle Gravitationsgesetz. Alle Körper ziehen sich aufgrund ihrer Massen gegenseitig an. So zieht die Erde den Mond an und umgekehrt zieht auch der Mond die Erde an. Die gegenseitige Anziehung von Körpern aufgrund ihrer Massen wird Massenanziehung oder Gravitation genannt. Das Wort Körper meint dabei nicht menschliche Körper, sondern so etwas wie Dinge. Und die Kräfte, die dabei auf sie wirken, werden als Schwerkräfte oder als Gravitationskräfte bezeichnet. Und die wirken als eine universelle Kraft, also eine Kraft, die es überall gibt. Eine Kraft, die sogar das Sonnensystem, Sterne, Planeten und Monde zusammenhält. Da hat Newton festgestellt, wie genau diese Kraft mit der Entfernung abnimmt. Also wie sich die Schwerkraft anders auswirkt auf einen Stein, den ich in der Hand halte und den die Erde anzieht, und wie sie sich auswirkt auf den Mond. Wie viel schwächer ist diese Kraft, wenn sie auf den Mond wirkt, weil der Mond ja viel weiter weg ist. Und da hat Newton festgestellt, das geht mit dem Quadrat. Je weiter etwas weg ist, da ist sie schwächer, und zwar quadratisch. Also die Zahl multipliziert mit sich selber, wird sie schwächer. Und dann stellte sich heraus, ich kann die Fallbewegung des Steins auf die Erde mit der gleichen Formel bestimmen wie die Bahnbewegung des Mondes. Und das ist seine absolut verblüffende Leistung. Verblüffend deshalb, weil die Menschen nach der Bewegungslehre von Aristoteles seit Jahrhunderten etwas anderes glaubten. Sie waren überzeugt davon, dass sich Erde und Wasser als schwere Elemente zum Mittelpunkt des Universums hinbewegen. Feuer und Luft hingegen davon weg. Schwere Objekte würden also schneller zur Erde fallen als leichte. Und die Erde bildet den Mittelpunkt des Universums. Und nun erklärt Newton ihnen etwas ganz anderes. Vieles veranlasst mich zu der Vermutung, dass möglicherweise alle Naturerscheinungen von gewissen Kräften abhängen, durch welche die Teilchen der Körper aufgrund noch nicht bekannter Ursachen entweder gegenseitig zueinander hinstoßen und in regelmäßigen Figuren Halt und Bestand haben oder voneinander weggetrieben werden und sich entfernen. In seinen Theorien widerlegt er nicht nur Ideen von anderen Vordenkern, wie zum Beispiel Aristoteles aus dem alten Griechenland, sondern Newton greift auch ständig auf die Entdeckungen seiner Vorgänger zurück. Er hat von Kepler lernen können, dass die Bahnen der Planeten Ellipsen sind. Er hat von Galilei lernen können, wie das Fallgesetz der Körper auf der Erde ist. Und er hat das dann miteinander verknüpft und daraus sein berühmtes Gravitationsgesetz gefolgert und hat damit wirklich Neuland betreten. Man schaut das Alter an, weil man sonst einfach kein Material hat, mit dem man denken kann. Und dann baut man auf dem Material nicht einfach auf, sondern man baut es um. Und Newton selber hat mal von sich gesagt, wenn ich weitergesehen habe, dann deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen gestanden habe. Nun hat er das metaphorisch gemeint, die Riesen waren nicht wirkliche Riesen, sondern das waren die vielen Vorgänger, auf deren Erkenntnissen er aufgebaut hat. Jahre später, nachdem er seine Beobachtungen verfeinert und seine Gedanken konkretisiert hat, fasst Newton seine Entdeckungen noch einmal zusammen. Er nennt seinen Text Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Zu Deutsch Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie. Darin fasst er, natürlich auf Latein, zusammen, wonach er und auch andere zu seiner Zeit gesucht haben. Nach einer Erklärung, wie die Welt funktioniert. Und damit liegt Newton voll im Trend. Newton lebte in einer Zeit, wo es schon einen Robert Hooke gegeben hat, wo es schon einen Leibniz gegeben hat, wo überall in Europa und wohl auch in anderen Ländern schon Wissenschaftler an ähnlichen Problemen arbeiten. Das heißt natürlich nicht, dass es unabhängig vom Einzelnen ist, zumal von einem Genie wie Newton. Aber es heißt doch, dass früher oder später Leute Erklärungen für diese Phänomene gefunden hätten, weil sie ja alle gesucht hätten. Denn die Probleme, die Leute bewegt haben, das waren ziemlich ähnliche Probleme. Alle wollten die Astronomie verstehen, alle wollten verstehen, wie sich irdische Maschinen verhalten, wie sich insbesondere natürlich auch die Kanonen und die Schüsse verhalten. Das war militärisch wichtig. Alle wollten wissen, wie man das hinkriegt, dass Gebäude stabil sind und keine Risse kriegen. Also die Probleme waren schon sehr ähnlich. Und deswegen wäre vieles auch ohne Newton entstanden, aber natürlich nicht genau in der Form und auch nicht in der Zusammenstellung. Und es wäre vielleicht über mehrere Köpfe verteilt gewesen. Also deswegen sehe ich sehr stark die Rolle von Newton drin, dass ein einzelner Kopf so vieles zusammengebracht hat und damit auch diese monumentale Figur werden konnte, die später so ausgestrahlt hat, die dann auch zu einem Symbol für das geworden ist, was Naturwissenschaft erreichen kann. Also diese ungeheure Vorbildrolle, die er gehabt hat. Und einfach auch den Mut, mit Dingen zu brechen. Denn das darf man auch nicht vergessen. Also schon die Annahme, dass die Schwerkraft so eine Fernkraft ist, die hat ja was Spirituelles. Und da vermuten die Leute ja auch, dass, weil er sich mit der Alchemie beschäftigt hat und diesen magischen Kräften, dass ihn das auch so auf so ein bisschen verrückte Ideen gebracht hat. Seine neuen Thesen formen eine Vorstellung von der Welt. Drei große Gesetze stellt er auf, mit denen heute noch gearbeitet und gerechnet wird. Gesetz Nummer 1. Das Trägheitsgesetz. Jeder Körper verharrt in seinem Zustand der Ruhe oder der gleichmäßigen, geradlinigen Bewegung. Aber nur, wenn nicht andere Kräfte auf ihn einwirken und seinen ruhenden Zustand verändern. Zum Beispiel eine fliegende Kanonenkugel, so dachte sich Newton vielleicht. Würde es keinen Luftwiderstand geben, der die Kugel abbremst, und keine Schwerkraft, die sie nach unten zieht, dann würde die Kugel in einer geraden Linie immer weiter und weiter fliegen. Trägheit macht sich auch beim Beschleunigen oder beim Abbremsen von Körpern bemerkbar. Zum Beispiel, wenn man in einem Bus sitzt. Fährt der Bus an, dann fällt man nach hinten, wenn man sich nicht festhält. Der Körper versucht, seinen alten Bewegungszustand beizubehalten. Aus demselben Grund fällt der Körper beim Bremsen nach vorne, wenn man sich nicht festhält. Eigentlich möchte man, so ist Newtons Interpretation, wenn man da als Passagier im Bus sitzt, man möchte immer geradeaus und gleichförmig weiter sich bewegen. Und wenn man plötzlich daran gehindert wird, dann merkt man das dadurch, dass man in seinen Sitz gedrückt wird oder gegen den Vordersitz gedrückt wird. Das ist sozusagen die Abweichung von der geradlinig gleichförmigen Trägheitsbewegung, die sich dann als eine Kraft bemerkbar macht. Gesetz Nummer 2. Kraftgesetz. Je größer die Kraft ist, mit der ein Stein geworfen wird, umso schneller ist er. F gleich M mal A. Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Ein Boxer im Ring zum Beispiel, der versucht, seinen Gegner K.O. zu schlagen. Die Kraft, mit der er zuschlägt, ist von zwei Dingen abhängig. Einmal von der Geschwindigkeit, mit der er seine Faust ausfährt, und zum Zweiten von der Faust selber. Davon, wie groß und schwer sie ist. Das nennt man Masse. Die Geschwindigkeit kann der Boxer erhöhen. Die Masse seiner Faust kann er nicht verändern. Die bleibt immer gleich groß. Oder eine Schwimmerin, die vom Beckenrand einen Kopfsprung ins Wasser macht. Je mehr sie sich abstößt, umso schneller wird sie. Eine große Schwimmerin muss sich mehr abstoßen als eine kleine, um gleich schnell zu sein. Gesetz Nummer 3. Wechselwirkungsgesetz. Wirken zwei Körper aufeinander ein, so wirkt auf jeden der Körper eine Kraft. Die Kräfte sind gleich groß und entgegengesetzt gerichtet. Das Wechselwirkungsgesetz gilt immer, wenn zwei Dinge aufeinander einwirken. So zieht zum Beispiel die Erde unseren Körper an. Unser Körper zieht aber mit dem gleichen Betrag der Kraft auch die Erde an. Oder beim Aufsetzen eines Schulranzens braucht man Muskelkraft, um ihn nach oben zu bringen. Die Gewichtskraft des Ranzens wirkt dagegen nach unten. Nach diesem Prinzip funktionieren auch Raketen oder Flugzeuge. Die Abgase werden nach unten ausgestoßen, während die Rakete nach oben fliegt. Sie stößt sich quasi vom Boden ab. Diese Gegenkraft beschleunigt die Rakete in die Richtung ihrer Bewegung. Dasselbe Prinzip gilt auch für die Erde und den Mond. Die Erde zieht den Mond an und der Mond zieht die Erde an. So entstehen Ebbe und Flut. Bei Ebbe und Flut wird das Wasser vom Mond angezogen. Egal ob Ranzen, Rakete oder Mond. Die Natur ist äußerst einfach und steht mit sich selbst im Einklang. Welche Überlegung auch immer für größere Bewegungen gilt, sollte ebenso für geringere gelten. Der Vorteil ist, dass man nicht nur dieses einzelne Phänomen erklärt, sondern dass man alle Planetenbewegungen und auch noch die Bewegung der Sonne um das Zentrum der Milchstraße, also alle kosmischen Bewegungen, im Grunde mit diesen einfachen Gesetzen erklären kann. Und dass das ganz präzise stimmt. Nicht ganz genau. Wenn man ganz, ganz genau hinguckt, dann merkt man, dass man es doch wieder korrigieren muss, und das hat Einstein gefunden. Das ist dann aber eine sehr viel spätere Geschichte. Eine Geschichte, die bestätigt, wie Wissenschaft aufeinander aufbaut und wie Wissenschaftler sich aufeinander beziehen. Newton darf man sich nicht vorstellen nur als den Wissenschaftler, der im dunklen Kämmerlein irgendwie was macht, sondern man muss sich Newton schon vorstellen auch als einen Mann von Welt. Das war er nämlich auch. Er saß ein Jahr lang für seine Universität im Parlament. Er war jemand, der auch seine Meinung nach außen tatkräftig vertreten hat. Als der englische König versuchte, die Universität Cambridge in eine katholische Universität zu verwandeln, hat er dagegen protestiert aufgrund seiner theologischen Überzeugung. Und trotz des Widerstands ist er dann später Vorsteher der königlichen Münze geworden. Also das ist schon ein englischer Gentleman gewesen, der alles Mögliche in seinem Leben hat erfahren und erreichen dürfen. König Jakob II., der die Universität Cambridge in eine katholische Universität verwandeln wollte, muss fliehen und verlässt das Land Richtung Frankreich. Das britische Parlament wird neu aufgestellt und als politischer Vertreter der Universität Cambridge erhält Isaac Newton einen Platz im Londoner Westminster. Ein weiterer Glanzpunkt im Leben des Genies. Was aber über all die Jahre bleibt und ihn wie ein Stachel piesackt, ist der wissenschaftliche Streit mit Richard Hooke. In allem, was er gemacht hat, hat er viele Konkurrenten gehabt, hat auch sehr darunter gelitten. Und in dem Falle dieses wunderbaren Gravitationsgesetzes war einer seiner großen Konkurrenten der Robert Hooke, auch ein Wissenschaftler, englischer Wissenschaftler, auch ein Mitglied der Royal Society. Und soweit man weiß, hatte der unabhängig von Newton und vielleicht sogar vor Newton genau diese Idee. Aber am Ende hat sich Newton hingesetzt und das durchgeixt und ausgerechnet. Und man kann daraus vieles lernen. Erstens mal, solche Ideen liegen in einer bestimmten Zeit tatsächlich in der Luft. Wissenschaft wird nie nur von Einzelnen gemacht. Wenn Newton die Gesetze nicht entdeckt hätte, dann hätten andere die ausgeführt und manche waren ihm dicht auf den Fersen. Aber es kommt dann am Ende auch auf die Durchführung an. Es kommt nicht darauf hin, dass man im Schaukelstuhl sitzt, irgendwie eine tolle Idee hat, sondern man muss hart daran arbeiten, es durchrechnen. Denn der Beweis ist schon ein bisschen Arbeit. Arbeit, die ihm Spaß macht und die sich für ihn lohnt. Vor allem im pulsierenden London verbreitet sich sein Ruhm schnell. In Kaffeehäusern liegen Zeitungen aus, in denen Newtons Prinzipien und Gesetze besprochen werden. Nach dem großen Brand vor einigen Jahren ist London eine aufblühende, florierende Stadt mit neu gemauerten Häusern und breiten Straßen. Der Forscher mietet sich hier ein Zimmer, zieht seinen langen Talar an, kämmt sich sein weißes, langes Haar, das ihm bis über die Schultern fällt, und lässt sich von verschiedenen Malern in Öl porträtieren. Mr. Newton, bitte wieder zu mir schauen. Isaac Newton geht aus, trifft Freunde. Eine völlig neue Seite an ihm. Doch trotzdem geht es ihm nicht gut. Er isst schlecht, schläft schlecht, pendelt zwischen Cambridge und London hin und her. Freundschaften fallen ihm schwer, ist er doch so etwas nicht gewohnt. Wieder fangen die Leute an, über ihn zu reden. Habt ihr schon gehört? Newton kann nicht mehr logisch denken. Ja, und seine Schriften sind allesamt bei einem Brand vernichtet worden. Er soll nicht mehr auszuhalten sein mit seiner melancholischen Laune. Nein, ich habe gehört, dass er rast vor Wut und dass seine Diener ihn deswegen sogar einsperren mussten. Newton geht es immer schlechter. In einem Brief schreibt er: Ich bin äußerst bekümmert über die Verlegenheit, in der ich mich befinde. Ich habe in den letzten 12 Monaten weder richtig gegessen noch geschlafen und verfüge auch nicht mehr über mein inneres Gleichgewicht. Newton hat mehrere Zusammenbrüche gehabt und da gibt es auch alle möglichen Spekulationen, womit das zusammenhängt, aber wir wissen es wirklich nicht genau. Das muss man erstmal sagen, das sind nur Spekulationen. Sicher ist mal, dass er eine schwierige Kindheit gehabt hat. Das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass er ein einfacher, umgänglicher Mensch geworden ist, sondern im Gegenteil, er war sicher misstrauisch und ist dann auch nur schwer mit anderen Menschen zurechtgekommen. Und das hat sich dann im Alter offenbar ein bisschen gelegt. Deswegen ist eine der Spekulationen über diesen Zusammenbruch, dass er einen sehr engen Freund hatte, dann ist die Freundschaft zerbrochen und das hat er kaum aushalten können. Das kann man sich dann vor dem Hintergrund dieser Familiengeschichte auch ganz gut vorstellen. Insgesamt sehen wir eine Persönlichkeit, die sicherlich auch an sich selber gelitten hat. Newton vertieft sich wieder in seine mathematischen Studien. Er hadert, zweifelt und arbeitet. Dabei vertrauen immer mehr Menschen auf mathematische Methoden. Sogar Glücksspieler wenden sich an Newton und wollen von ihm wissen, wie sie am besten gewinnen können. Bei allem Schrulligen, was der hatte, darf man nicht vergessen, er hat sich immer mit der Wirklichkeit auseinandergesetzt. Der hat sich also nicht einfach im Keller verkrochen, sondern der hat immer auch versucht zu verstehen, was andere gemacht hat, hat auch gelesen, was andere gemacht hat, ist eigenwillig gewesen, aber auch gleichzeitig immer auch offen. Diese Nähe zum alltäglichen Leben bemerken auch seine Mitmenschen und schlagen Isaac Newton für die Lösung eines großen Problems vor. Er soll Ordnung hineinbringen in das Chaos um die englischen Münzen. Er wird Prüfer der königlichen Münzprägeanstalt in London, die das Geld, die englischen Münzen herstellt. Groats, Shillings, Farthings, Crowns, Guineas. Viele verschiedene Arten von Münzen gibt es damals. Und noch mehr Fälschungen sind im Umlauf. Betrüger schneiden Münzen an oder feilen Schnipsel ab, die sie so lange sammeln, bis sie daraus einen neuen Silberbarren gießen können. Manche Diebe schmelzen die Münzen gleich ganz ein und schmuggeln sie nach Frankreich. Ich muss die Rohstoffe kontrollieren, aus denen die Münzen hergestellt werden. Und die Münzen selber, wenn sie fertig sind. Und Newton fordert eine strenge gesetzliche Regelung. Falschmünzerei ist Hochverrat. Und auf Hochverrat steht die Todesstrafe. Newton begibt sich in die Kerker Londons und verhört die Geldfälscher, verfolgt ihre Prozesse bis zum vollzogenen Urteil, den Tod am Galgen. Schließlich wird Newton sogar Direktor der königlichen Münze und ist Dienstherr für Schmelzer und Metallprüfer. Newton verdient gut in seinem Job. Er kauft sich ein herrschaftliches Haus und holt seine Nichte Catherine als Haushälterin zu sich. Die roten Sessel und die roten Sofas kommen hierhin. Die roten Decken und die goldenen Vorhänge da. Alles in Rot oder Gold, so wie es Mr. Newton gefällt. Er stellt auch Diener ein, die ihm aus seinem hauseigenen Weinkeller die Flaschen hochbringen und in edle Gläser einschenken. Noch ein Glas, Sir. Newton ist so anerkannt, dass er vom Mitglied zum Präsidenten der Royal Society wird. Wieder einmal ein Chefposten für den vielbeschäftigten Wissenschaftler. Trotz all der vielen Aufgaben veröffentlicht der Forscher ein Buch über Optik und beobachtet weiter die Sterne. Schau, Catherine, da ist der Jupiter mit seinen Monden. Und dort strahlt die Venus. Welche Schönheit sie ausstrahlt. Als wären alle Titel und Berufe noch nicht genug, bekommt der geniale Forscher, der Vorsteher der königlichen Münzprägeanstalt, der Präsident der Royal Society, von der neuen Königin, Königin Anne, noch einen weiteren Titel. Tretet hervor, Isaac Newton. Eure Majestät. Der Forscher, fein gekleidet, die langen Haare sorgsam gekämmt, schreitet würdevoll auf die englische Königin zu. Meine Königin. Kniet nieder. Die Königin greift zum Schwert, schlägt Isaac sachte erst auf die eine Schulter, dann auf die andere. Hiermit schlage ich euch zum Ritter. Von nun an könnt ihr euch nennen Sir Isaac Newton. Doch Newton ist nicht wegen seiner wissenschaftlichen Errungenschaften geadelt worden, sondern wegen seiner politischen Tätigkeit für das Königreich. Vielleicht ein kleiner Wermutstropfen in dem strahlenden, langen Leben des Genies. Bis ins hohe Alter besitzt Newton, bis auf einen, noch alle seine Zähne, hat volles, schlohweißes Haar und gute Augen und ist immer noch neugierig auf die Welt. Ich weiß nicht, wie die anderen mich sehen, aber ich selbst komme mir vor wie ein kleiner Junge, der am Strand spielt und sich freut, wenn er hier und da einen besonders glatten Kieselstein oder eine besonders schöne Muschel findet. Während der große Ozean der Wahrheit völlig unentdeckt vor ihm liegt. Newton wird verehrt, gilt schon zu Lebzeiten als herausragender Wissenschaftler und ist sehr wohlhabend. Aber dann erkrankt er, hat einen Harnstein in der Blase und stirbt 1727 mit 84 Jahren. Und so wie man bei ihm zwei Geburtsdaten finden kann, gibt es auch zwei Todesdaten. Den 20. März nach dem Julianischen der Engländer oder der 31. März nach dem Gregorianischen Kalender auf dem europäischen Festland. Die Menschen trauern um den großen Mathematiker und Physiker, um den großen Denker, der die Funktionsweise des Universums entschlüsselt und die Sicht auf das Weltall verändert hat. Schließlich wird Sir Isaac Newton im Herzen Londons in der Westminster Abbey prunkvoll beigesetzt. Dort, wo Könige gekrönt werden und ihre letzte Ruhestätte finden. Der Londoner Adel und eine riesige Menschenmenge begleiten das Staatsbegräbnis. Noch heute erinnern in der Kirche zwei steinerne Engel an Newton, die mit einem Teleskop, einem Prisma und einer Karte unseres Sonnensystems spielen. In lateinischer Schrift steht dazu geschrieben: Mögen die Sterblichen sich freuen, dass eine solche Zierde des menschlichen Geschlechts gelebt hat. Newton hinterlässt eine Bibliothek mit 2100 Büchern. Viele von ihnen haben Eselsohren und eingeknickte Stellen, mit denen der Forscher Wichtiges markiert hat. Außerdem hinterlässt er Silbermedaillen, Goldbarren und 31.000 englische Pfund. Heute wäre das ein Millionenvermögen. Der Junge aus dem kleinen Ort Woolsthorpe hat es weit gebracht. Die Menschen verehren ihn auch nach seinem Tod und Poeten loben ihn in Gedichten. Natur und Naturgesetze lagen verborgen im Dunkel. Gott sagte, es werde Newton und alles ward Licht. Noch 200 Jahre nach Newtons Tod ist seine Bedeutung als Wissenschaftler ungebrochen. Sie ist sogar so groß, dass noch 1948 eine Maßeinheit nach ihm benannt wird, das Newton. Mit ihm wird die Stärke einer Kraft gemessen. Damit berechnet man zum Beispiel die Schubkraft von Raketen und Flugzeugen. Newton gab und gibt den Menschen einen Sinn für Ordnung, für Sicherheit und für Gesetzmäßigkeit. Für Professor Jürgen Renn funktioniert das aber auch nur durch einen regen internationalen Austausch. Wissenschaft ist immer grenzüberschreitend, weil die Wissenschaft ist so hochgradig miteinander vernetzt und sie braucht Freiräume, wie sie Newton damals noch aufgrund gesellschaftlicher Privilegien, die er auch hatte, genießen konnte. Aber heute müssen eben auch demokratische Gesellschaften diese Freiräume schaffen für sehr grundlegende Überlegungen, die oft nicht unmittelbar nützlich erscheinen, aber aus denen langfristig dann doch ganz wertvolle Erkenntnisse auch für das praktische Leben hervorgehen können. Die Natur zu erklären, ist für einen einzigen Menschen oder selbst für ein einziges Zeitalter eine zu schwierige Aufgabe. Es ist viel besser, ein bisschen auf gesicherten Grundlagen zu tun und den Rest den anderen zu überlassen, die nach uns kommen. Da sieht man, dass die Wissenschaft nicht so linear verläuft. Irgendjemand macht eine Entdeckung, dann gilt sie und dann gilt sie immer. Sondern Entdeckungen sind letztlich auch nur Versuche, die Natur zu verstehen. Und manchmal, wenn wir mehr wissen über die Natur, mehr erfahren über die Natur, dann sehen wir uns gezwungen, unsere Vorstellungen zu ändern. Deswegen ist alle Wissenschaft immer nur vorläufig. Das kann man von Newton lernen. In der Wissenschaft gleichen wir alle nur den Kindern, die am Rande des Wissens hier und da einen Kiesel aufheben, während sich der weite Ozean des Unbekannten vor unseren Augen erstreckt. Auf Wiederhören bei Audible.